Ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK antwortete am 25. Juli auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass der Chef der CIA wagemutig von der Beseitigung des Führungsgremiums der DFRK geredet hatte. Darin hieß es, am 20. Juli hielt der Chef der CIA, Pompeo, auf einem Sicherheitsforum, organisiert von einer Bürgerinitiative, eine Rede. Er sprach, dass das Gefährlichste in der Atomfrage Nordkoreas die Natur eines Mannes sei, der die Atomwaffe unter seiner Kontrolle habe, und dass die Geheimdienste und das Verteidigungsministerium der USA derzeit nach dem Weg zur Trennung von Atomwaffen und von dem Mann suchen, der diese Waffe anwenden könne. Dann redete er wagemutig von der Beseitigung des Führungsgremiums der DFRK. Die absurde Rede vom CIA-Chef war nichts weiter als ein Geschwätz eines Verrückten, der vor der Verstärkung der atomaren Schlagkraft der DFRK wahnsinnig geworden ist. Es ist nun klar geworden, dass das Endziel der feindseligen DFRK-Politik der Trump-Administration auf den Regierungswechsel gerichtet ist. Die Illusion vom CIA-Chef, der die auswärtigen Informationen zusammenfassen soll, dass er die Armee und das Volk der DFRK vom Führungsgremium trennen könnte, ist ein Ausdruck der Unwissenheit von der DFRK und zeigt klar das Qualifikationsniveau der US-Geheimdienste. Die bisherigen US-Administrationen erlitten in der Konfrontation mit der DFRK wiederholt nur Niederlage, was den törichten US-Geheimdiensten zu verdanken ist. Die Armee und das Volk der DFRK haben nie an ihr Schicksal und ihre Zukunft ohne Führungsgremium gedacht. Die erste Aufgabe der revolutionären Streitkräfte der DFRK mit den Atomwaffen als Rückgrat liegt in der todesmutigen Verteidigung des Führers. Im Gesetz der DFRK wurde es festgeschrieben, dass sie die Länder und Objekte, die direkt oder indirekt die höchste Würde der DFRK gefährdet haben, unter Generaleinsatz aller Schlagmittel, einschließlich der atomaren Schlagmittel, präventiv angreift. Es ist der unerschütterliche Wille der Armee und des Volkes der DFRK, die Feinde, die das Führungsgremium der DFRK anzutasten versuchen, allesamt zu vernichten, egal wo sie sind. Durch die absurde Rede vom CIA-Chef begriffen wir erneut, wie gerecht die Erfüllung der großen historischen Sache der Vollendung der atomaren Streitkräfte trotz aller Schwierigkeiten und Bewährungsproben war. Falls die USA wagemutig ein kleines Anzeichen von der Beseitigung des Führungsgremiums der DFRK zeigen, wird die DFRK mit ihren mächtigen Atomwaffen das Herz der USA erbarmungslos schlagen. Pompeo und seine Anhänger werden es bitter erleben, wie katastrophal und elendhaft die Folgen aus ihrer Verleumdung des Führungsgremiums der DFRK, die ewige Sonne und das Ganze des Lebens der koreanischen Nation sind.